NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 22. von 32 Abschnitten. 1782, drei Jahre bevor er den ersten Teil des Anton Reiser veröffentlichte, bereiste Karl Philipp Moritz England. Sein Bericht »Reisen eines Deutschen in England« erschien, wie der Anton Reiser, im Verlag Friedrich Maurer in Berlin. Moritz betrachtete den englischen Alltag mit dem Blick des Berliner Pädagogen, dem die Mängel des deutschen Bildungssystems durch seine Reise umso deutlicher wurden. Wo der Schüler Anton Reiser noch Kämpfe zwischen Fantasie und Denkkraft ausfechten muss, da ist der Reiseschriftsteller Moritz, der Pädagoge und Erfahrungsseelenkundler, bereits auf der anderen, der diagnostizierenden Beobachterseite. Empirie und Einbildungskraft, ein dauerhaftes Spannungsverhältnis. Doch hat Karl Philipp Moritz, in dem einige Interpreten bereits einen Vorläufer der Romantik sehen wollen, nie die reichen Möglichkeiten der Einbildungskraft zugunsten eines reinen Empirismus aufgegeben. August Wilhelm Schlegel, als Sprachrohr der Romantiker, hatte 1802 in seinen Vorlesungen über Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters den Empirismus des 18. Jahrhunderts kritisiert, der Niedergang des spekulativen Denkens, wie es in Descartes, Leibniz und Spinoza noch verkörpert war. Schlegel kritisiert jene, die den Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Gemüts durch Beobachtung auf die Spur zu kommen gedenken. Dadurch, schrieb er, glaubten sich die Aufgeklärten dann berechtigt, alle Erscheinungen, die über die Grenze der Empfänglichkeit ihres Sinnes hinauslagen, als Krankheitssymptome zu betrachten und freigebig mit den Namen Schwärmerei und Wahnsinn bei der Hand zu sein. Sie verkannten durchaus die Rechte der Fantasie und hätten womöglich die Menschen gern ganz von ihr geheilt. So der Romantiker Schlegel in Frontstellung gegen die Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Karl Philipp Moritz lässt sich weder für die eine noch für die andere Seite ausschließlich in Anspruch nehmen. Er ist ein Empiriker mit reicher Einbildungskraft. Auch Anton Reiser, Moritz' autobiografischer Romanheld, bedarf der Fantasie. Sie allein macht ihm das Leben erträglich. Selbst am Tag seines größten Triumphes, als der 19-jährige Primaner 1776 die Lobrede auf den Geburtstag der Königin halten darf, ist Anton Reiser niedergeschlagen, weil die Wirklichkeit der Situation hinter seinen Wunschbildern zurückbleibt. Er weiß inzwischen, als Autor über Melancholie zu schreiben, aber Auftragsgedichte nach dem Motto »Klagen des Verliebten« bereiten ihm Schwierigkeiten. Anton, der sich nicht für liebenswert hält, schon gar nicht in den Augen einer Frau, kann sich schwerlich in die Lage eines Verliebten versetzen. Demungeachtet gerieten ihm die verliebten Klagen, die er entwarf, nicht ganz übel, weil er das kurz darin zusammendrängte, was er aus Romanen und Philipp Reisers Unterredungen wusste. Zuletzt aber dachte er sich nun den Liebhaber in einem Zustande, wo er vom Überrest seiner Leiden niedergedrückt der Verzweiflung nahe ist. Und ohne nun ferner auf die Ursache der Verzweiflung Rücksicht zu nehmen, dachte er sich nun den Verzweiflungsvollen und konnte sich wieder in seine Stelle versetzen. Der letzte Vers dieser verliebten Klagen schien ihm daher auch unter den Händen zu geraten. Im tiefsten schwarzen Hain, wohin kein Wanderer kam, wo Todesvögel schreien, am ausgehöhlten Stamm der Eiche will ich trostlos weinen. Solange Stern am Himmel scheinen, bis unter meiner Klagen laut der Morgen taut. Zuweilen fing ihm nun auch sogar das Zärtliche an zu gelingen, wenn es mit einer gewissen sanften Schwermut vergesellschaftet war. So machte er zum Beispiel für jemanden ein Abschiedsgedicht an dessen Geliebte, das sich nach einer bittern Klage über die Trennung schloss: Den Abschied, oh, ich kann nur weinen, mein Herz ist schwer und tränenvoll, dir müssen heitre Tage scheinen, Geliebte, oh, leb wohl, leb wohl. Und in seiner Rede an der Königin Geburtstage war folgende Stelle, die ich vorher nicht mit ausgezogen habe, eigentlich diejenige, wobei er am meisten und am wahrsten empfunden hatte. Sie lächelt und die Fröhlichen jauchzen und die Traurigen trocknen vom nassen Auge die Zähre, heitern den trüben Blick auf zur Freud und lächeln und segnen auch dem Tag entgegen, der ihnen Charlotten zum Trost gab. Auch er rechnete sich in Gedanken mit unter diese Zahl der Traurigen, die den trüben Blick zur Freude aufheitern. Und er fand weit mehr Süßigkeit darin, sich unter der Zahl der Traurigen als unter der Zahl der Fröhlichen zu denken. Dies war wiederum the joy of grief, die Wonne der Tränen, wohin von Kindheit an sein Herz hing. So brachte er nun den Winter ziemlich glücklich zu. Aber da nun einmal seine Fantasie so lebhaft angeregt und sein Gemüt durch so viele sich durchkreuzende Wünsche und Hoffnungen bis auf den stärksten Grad in Bewegung gesetzt war, so musste er notwendig anfangen, das Einförmige in seiner Lage zu empfinden. Er war in seinem 19. Jahre. 5 Jahre hatte er schon die Schule besucht und wusste noch nicht, wann er die Universität würde beziehen können. Es fing an, ihm wieder so enge in Hannover zu werden, beinahe wie damals, da ihm die Reise nach Braunschweig zu dem Hutmacher bevorstand. Alle seine Gedanken fingen allmählich an, ins Weite zu gehen. Er träumte sich in eine romanhafte Zukunft hin. Und da nun der Frühling herankam, so erwachte auf einmal eine sonderbare Begierde zum Reisen in ihm, die er bis dahin noch nie in dem Grade empfunden hatte. Bremen liegt 12 Meilen von Hannover. Und bis an den Ort, wo Reisers Eltern wohnten, war gerade die Hälfte des Weges bis nach Bremen. Und nun von Bremen die Weser hinunter bis nach der See zu fahren, das war das große Projekt, womit sich Reiser schon seit einigen Wochen trug. Und seine Einbildungskraft spiegelte ihm Wunderdinge von dieser Reise vor. Der Anblick der Weser, der Schiffe, einer Handelsstadt beschäftigten seine Seele im Wachen und im Traume. Er ließ sich von einem seiner Mitschüler, an dessen Bruder, welcher in Bremen ein Kaufmannsdiener war, einen Brief mitgeben und trat nun mit einem Dukaten in der Tasche seine Reise zu Fuße an. Dies war nun die erste sonderbare, romanhafte Reise, welche Anton Reiser tat. Und von der Zeit fing er eigentlich an, seinen Namen mit der Tat zu führen. Er hatte sich zu dieser Reise mit einer Spezialkarte von Niedersachsen, einem tragbaren Dintenfass und einem kleinen Buche von weißem Papier versehen, um über seine Reise unterwegs ein ordentliches Journal führen zu können. Mit jedem Schritte, den er tat, nachdem er aus den Toren von Hannover war, wuchs gleichsam seine Erwartung und sein Mut. Und er war von seiner Reise so begeistert, dass er schon ein paar Meilen von Hannover sich auf einem Hügel an der Landstraße setzte, sein Dintenfass, das mit einem Stachel versehen war, vor sich in die Erde pflanzte und auf diese Weise halb liegend anfing, in seinem Journal zu schreiben. Es fuhren unten einige Kutschen vorbei und die Leute, denen ein schreibender Mensch auf einem Hügel an der Landstraße freilich ein sonderbarer Anblick sein musste, lehnten sich weit aus dem Schlage, um ihn zu betrachten. Dies beschämte ihn etwas. Aber er erholte sich bald wieder von der unangenehmen Wirkung, die dies neugierige Angaffen zuerst auf ihn tat, indem er sich in Ansehung dieser Menschen, die ihn nicht kannten, seine Existenz hinwegdachte. Er war für diese Menschen gleichsam tot. Darum schloss er auch den Aufsatz, welchen er auf dem Hügel an der Landstraße in sein Taschenbuch schrieb, mit den Worten: »Was kümmert mich der Leute tun, wenn ich im Grabe bin?« Und nun setzte er seinen Stab weiter fort, kam am Abend in der Dämmerung vor dem Dorfe, wo seine Eltern wohnten, dicht vorbei, erkundigte sich nach dem nächsten Dorf, das auf dem Wege nach Bremen zulag, und da es nur noch eine Viertelmeile weit war, so ging er bis dahin und übernachtete in diesem Dorfe. Den anderen Tag wanderte er denn über die öde, dürre Heide fort und erfragte sich den Weg von einem Dorfe zum anderen, konnte aber Bremen nicht erreichen, sondern musste noch einmal in einem Dorfe, welches das letzte vor Bremen war, übernachten. Und den dritten Tag erreichte er denn seinen sehnlichsten Wunsch. Er erblickte die Türme von Bremen, sah nun das wirklich vor sich, womit seine Fantasie sich schon so lange beschäftigt hatte. Er hatte außer Hannover und Braunschweig noch keine beträchtliche Stadt gesehen. Und Bremen war ihm schon durch den Klang des Namens so merkwürdig geworden. Seine Fantasie hatte der Stadt ein graues, schwärzliches Ansehen gegeben. Er war nun äußerst begierig, die Stadt inwendig zu betrachten, und wagte es, ohne Pass ins Tor zu gehen, indem er sich auf Befragen, wer er wäre, für einen Einwohner der Stadt, und da man noch genauer fragte, für einen von den Leuten des Prinzipals von dem Kaufmannsdiener ausgab, an den er einen Brief abzugeben hatte, worauf man ihn denn passieren ließ. Sobald er nun in der Stadt war, durchwanderte er erst ein paar Mal die Straßen. Und dann war sein erstes, dass er sich erkundigte, ob nicht etwa einer von den großen Kähnen, die auf der Weser lagen, nach der Mündung schiffen würde, wo noch zu Bremerlehe die hessischen Truppen lagen, die nach Amerika bestimmt waren und damals gerade absegeln sollten. Es fügte sich, dass gerade einer von den Kähnen abging, und Reiser begab sich nun zum ersten Male in seinem Leben zu Schiffe und fuhr noch an demselben Tage bis 6 Meilen jenseits Bremen, wo angelegt und in einem Dorfe übernachtet wurde. Diese Schifffahrt, ob es gleich stürmisches und regnichtes Wetter war, machte Reiser ein unendliches Vergnügen, indem er mit seiner Landkarte in der Hand auf dem Verdeck stand und die Örte an beiden Ufern, deren Namen er nun wusste, die Musterung vor sich vorbei passieren ließ. Er aß und trank mit den Schiffern und kehrte am Abend mit ihnen in die Herberge ein. Von da wollte er den anderen Morgen mit einem anderen Schiffe weiter bis an die Seeküste fahren. Er sah schon in Gedanken die ungeheuren Wasserfluten vor sich, und seine Einbildungskraft war gerade bis auf den höchsten Grad gespannt, da ihm plötzlich eine Sache einfiel, die er die ganze Reise über noch nicht reiflich erwogen hatte, ob nämlich auch seine Börse zureichen würde. Und wie erschrak er, da er sich von dem Schiffer seine Rechnung machen ließ und, nachdem er sie bezahlt hatte, nur noch wenige Groschen übrig behielt. Er getraute sich nun den Abend nicht zu essen, sondern gab Kopfweh vor und ließ sich sogleich sein Bett zeigen. Hier machte er fast die halbe Nacht Entwürfe, wie er nun mit Ehren aus diesem Gasthofe kommen sollte, wenn etwa seine Zeche mehr betrüge als die wenigen Groschen, die er noch übrig hatte. Da er sich nun am anderen Morgen erkundigte, wie viel er bezahlen müsse, so langten zufälligerweise die wenigen Groschen, die er noch hatte, geradezu. Aber er behielt auch nicht einen Heller übrig und befand sich nun 18 Meilen von Hannover, 12 Meilen von dem Ort, wo seine Eltern wohnten, und 6 Meilen von Bremen. Er gab vor, dass er nun nicht nach der Seeküste mitfahren könne, weil er überlegt habe, dass es ihn doch zu lange aufhalten würde. Und so wanderte er nun, froh, dass er noch so mit Ehren davongekommen war, aus seiner nächtlichen Herberge den geraden Weg wieder auf Bremen zu. Sein Brief an den Kaufmannsdiener in Bremen war nun noch seine einzige Hoffnung. Ohne diesen war er 12 Meilen weit bis zu dem Wohnorte seiner Eltern von aller Welt verlassen. Er war noch nüchtern, wie er seine Reise antrat, und musste sich nun darauf gefasst machen, den ganzen Tag so zu bleiben. Der Weg, welcher anfänglich längst dem Ufer der Weser hinging, war sandicht und ermüdend. Demungeachtet aber ging er gutes Muts fort, bis es gegen Mittag kam und die Sonnenhitze brennend wurde. Hunger, Durst und Müdigkeit überfielen ihn zugleich mit dem Gedanken, dass er hier auf dem öden Felde fremd, ohne Geld und gleichsam von aller Welt verlassen war. Er suchte sich einige Brotkrumen aus der Tasche zusammen und fand bei dieser Gelegenheit noch 2 sogenannte Bremer Groten, wovon jeder ungefähr 4 Pfennige beträgt. Dies war ihm unter den Umständen so lieb, als hätte er einen Schatz gefunden. Er raffte alle seine übrigen Kräfte zusammen, um bald nach dem nächsten Dorfe zu kommen, wo er sich für den einen Groten ein wenig Bier geben ließ, das ihm nun eine ganz ungehoffte Erquickung war. Denn er hatte sich einmal darauf gefasst gemacht, die 6 Meilen bis Bremen nüchtern zurückzulegen. Der Trunk Bier flößte ihm wieder neuen Mut ein, so wie das 4-Pfennig-Stück, das er doch nun noch in der Tasche hatte. Freilich stellte sich auch der Hunger wieder ein. Aber er suchte, ihn zu überwinden, und blieb resigniert. Ein armer Handwerksbursch gesellte sich unterwegs zu ihm, der in jedem Dorfe einkehrte und sich etwas zusammenbettelte. Und Reisern machte das sonderbare Verhältnis eine Art von Vergnügen, dass dieser arme Handwerksbursch, der ihn vielleicht als einen wohlgekleideten Menschen beneiden mochte, doch jetzt im Grunde reicher als er war. Den Nachmittag erreichte er Wegesack und betrachtete hier mit hungrigem Magen, was er noch nie gesehen hatte, eine Anzahl 3-mastiger Schiffe, die in dem kleinen Hafen lagen. Dieser Anblick ergötzte ihn, ungeachtet des misslichen Zustandes, worin er sich befand, unbeschreiblich. Und weil er an diesem Zustande durch seine Unbesonnenheit selber schuld war, so wollte er es sich gleichsam gegen sich selber nicht einmal merken lassen, dass er nun damit unzufrieden sei. Gegen Abend erreichte er Bremen. Aber ehe er an die Stadt kam, musste er sich erst an das jenseitige Ufer der Weser übersetzen lassen, wofür gerade ein Bremer Grote bezahlt werden musste. Dass er nun diesen gerade noch gespart hatte, deuchte ihm wiederum ein ordentlicher Glücksfall, weil er sonst die Stadt nicht mehr würde erreicht haben, woran ihm doch jetzt alles lag. Mit Sonnenuntergang kam er denn endlich noch an das Stadttor, und weil er ordentlich gekleidet war und das ganze Wesen eines Spazierengehenden annahm, der zuweilen stillsteht und sich nach etwas umsieht und dann wieder ein paar Schritte weitergeht, so ließ man ihn ungehindert durchpassieren. Er fand sich also auf einmal wieder in dem Bezirk einer volkreichen Stadt, wo ihn aber niemand kannte. Und er so verlassen und allein, indem er traurig über das Geländer in die Weser hinabsah, auf der Straße dastand, als wenn er auf einer unbewohnten, wüsten Insel gewesen wäre. Eine Weile gefiel er sich gewissermaßen in diesem verlassenen Zustande, der doch so etwas Sonderbares, Romanhaftes hatte. Da aber das vernünftige Nachdenken über die Fantasie wieder den Sieg erhielt, so war freilich seine erste Sorge, von seinem Briefe an den Kaufmannsdiener Gebrauch zu machen. Wie groß war aber sein Erschrecken, da er sich in der Wohnung desselben nach ihm erkundigte und erfuhr, dass er erst den Abend spät zu Hause kommen würde. Er blieb auf der Straße nicht weit von dem Hause stehen. Die Dunkelheit der Nacht brach herein. In einen Gasthof getraute er sich ohne Geld nicht zu gehen. Alle seine romanhaften Ideen, die ihm vorher diesen Zustand noch erleichtert hatten, waren verschwunden. Er empfand nichts als die grausame Notwendigkeit, diese Nacht von Hunger und Müdigkeit gequält, mitten in einer volkreichen Stadt unter freiem Himmel zubringen zu müssen. Indem er nun melancholisch dastand und sich verlegen nach allen Seiten umsah, kam ein wohlgekleideter Mann dahergegangen, der ihn genau betrachtete und ihn mit mitleidiger Miene fragte, ob er etwa hier fremd sei. Allein er konnte sich nicht überwinden, diesem Manne seinen Zustand zu entdecken, sondern war entschlossen, lieber auf alle Fälle die Nacht unter freiem Himmel zuzubringen, welches er auch würde getan haben, wenn nach so vielen Widerwärtigkeiten sich jetzt nicht wiederum ein glücklicher Umstand für ihn ereignet hätte. Der Kaufmannsdiener hatte sich nämlich aus der Gesellschaft, worin er sich befand, losgerissen, um zu Hause etwas Notwendiges zu besorgen. Und da er hörte, dass jemand einen Brief von seinem Bruder an ihn habe abgeben wollen, der nachher noch in der Nähe am Wasser spazieren gegangen wäre, so eilte er gleich, um den Überbringer des Briefes, dessen Ansehen man ihm beschrieben hatte, womöglich aufzusuchen, und traf auch Reisern, den er gleich erkannte, wirklich an, da dieser schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, die Nacht ein Obdach zu finden. Sobald der junge Kaufmann nur die Handschrift seines Bruders erblickte, war er gegen Reisern äußerst freundschaftlich und gefällig und erbot sich sogleich, ihn in einen Gasthof zu führen. Reiser entdeckte ihm denn seinen wahren Zustand, freilich mit einigen Erdichtungen. Er sei nämlich wieder seiner Gewohnheit zum Spiel verleitet worden und habe alle seine Barschaft verloren. Denn dass er sich mit zu wenigem Gelde zu dieser Reise versehen habe, schämte er sich zu sagen, weil er dadurch noch mehr in der Meinung des jungen Menschen, von dem er jetzt allein Hilfe erwarten konnte, zu verlieren glaubte. Aber nun änderte sich auf einmal sein widriges Schicksal. Der Kaufmann erbot sich sogleich, ihm so viel vorzustrecken, dass es ihm an nichts fehlen sollte. Er führte ihn in einen angesehenen Gasthof, wo Reiser auf seine Empfehlung auf das Beste bewirtet wurde und nun den Abend so vergnügt zubrachte, dass ihm alle Beschwerden des Tages vielfältig ersetzt wurden. Einige Gläser Wein, die er noch in Gesellschaft des Kaufmannsdieners trank, taten nach der Ermüdung und Entkräftung eines ganzen Tages eine so außerordentliche Wirkung auf seine Lebensgeister, dass er fast die ganze Gesellschaft, die sich alle Abend hier zu versammeln pflegte, mit Anekdoten von Hannover und lustigen Einfällen, die ihm sonst gar nicht gewöhnlich waren, unterhielt und sich den Beifall aller der Personen in diesem kleinen Zirkel erwarb, worunter sich auch derjenige mitbefand, der ihn den Abend traurig und verlassen auf der Straße stehen sah und unter allen den vorübergehenden Leuten der einzige gewesen war, dem ein ganz fremder Mensch, welcher traurig und verlassen dastand, wichtig genug schien, dass er sich um ihn bekümmerte und ihn anredete. Reiser gewann dadurch eine außerordentliche Zuneigung zu diesem Manne. Denn ein solches Anreden und Besorgtsein um den Zustand eines ganz fremden Menschen, der wie verlassen und hilfebedürftig zu sein scheint, ist doch eigentlich die allgemeine Menschenliebe, woran man den frommen Samariter von dem vorübergehenden Priester und Leviten unterscheiden kann. Reiser hat nicht leicht in seinem Leben einen Abend vergnügter zugebracht als diesen, wo er sich in einer fremden Stadt, in einem ganz fremden Zirkel von Menschen, geachtet sah, ins Gespräch gezogen und mit aufmunterndem Beifall angehört wurde. Der Kaufmannsdiener nötigte ihn nun selbst, sich noch einige Tage in Bremen aufzuhalten, zeigte ihm die Merkwürdigkeiten der Stadt, und Reiser fand nun an eben dem Orte, wo er erst fremd, von keinem Menschen bemerkt, einsam und verlassen auf der Straße stand, so viele Menschen, die sich für ihn interessierten, mit ihm sich unterredeten und mit ihm ausgingen, dass er an diese Personen, die ihm so viele zuvorkommende, gutmütige Höflichkeit und Freundschaftsbezeigungen erwiesen, eine Art von Anhänglichkeit bekam, welche es ihm schwer machte, sich nach einer so kurzen Zeit schon wieder auf immer von ihnen zu trennen. Er speiste des Mittags in einer ansehnlichen Tischgesellschaft, wo ihm als einem Fremden immer mit ausgezeichneter Höflichkeit begegnet wurde. Eine Behandlung, die er bis jetzt noch eben nicht gewohnt gewesen war. Der Kaufmannsdiener streckte ihm so viel vor, dass er nicht nur seine Rechnung im Gasthofe bezahlen, sondern auch mit Bequemlichkeit wieder nach Hannover zurückreisen konnte, welches er nun freilich zu Fuße tat. Und da ihm nun diesmal sein unbesonnener Anschlag so gut gelang, so bildete sich zuerst unvermerkt der Keim zu dem Gedanken in ihm, sein Glück nicht länger in seiner bisherigen, eingeschränkten Lage abzuwarten, sondern es in der weiten Welt, die ihm offen stand, selbst aufzusuchen. Er hatte in einer fremden Stadt eine ganze Anzahl Menschen gefunden, die sich um ihn bekümmerten, Teil an ihm nahmen und ihm seinen Aufenthalt angenehm machten, lauter Sachen, die er in Hannover nie gewohnt gewesen war. Er hatte Abenteuer überstanden und in einem kurzen Zeitraum den schnellsten Glückswechsel erfahren, indem er kaum eine Stunde vorher noch von aller Welt verlassen und unmittelbar darauf sich in einem Zirkel von Menschen befand, die alle auf ihn aufmerksam waren und ihn in ihre Gespräche zogen. Was Wunder, dass nun dadurch der Gedanke bei ihm rege wurde, die traurige Einförmigkeit seines bisherigen Aufenthalts und seiner bisherigen Verhältnisse mit dergleichen Abwechslungen zu vertauschen, wodurch er, ungeachtet aller Beschwerlichkeiten, die er darüber erdulden musste, doch seine Seele auf eine angenehme, vorher noch nie empfundene Art erschüttert fühlte. Selbst die Wehmut, die er empfand, da ihm nun die Tore der Stadt, in welcher er noch gestern mit einer Anzahl ihm wohlwollender Menschen vertraulich an einem Tische gesessen hatte, aus den Augen schwanden, und er also nun sogar die letzten hervorragenden Spuren dieses ihm in der kurzen Zeit so lieb gewordenen Ortes aus seinem Gesichtskreise verloren hatte, selbst diese Wehmut hatte einen nie empfundenen Reiz für ihn. Er kam sich selber größer vor, weil er eigenmächtig, ganz ohne irgendeinen äußeren Antrieb, nun zum ersten Male eine Reise nach einer ganz fremden Stadt getan hatte, in der er binnen ein paar Tage mehr Menschen fand, die ihm wohl wollten, als er in Hannover ganze Jahre hindurch nicht hatte finden können. Das Wandern fing ihm an, so lieb zu werden. Er fantasierte sich durch tausend angenehme Vorstellungen die Ermüdung hinweg. Wenn es dunkel wurde, so betrachtete er den vor ihm sich hinschlängelnden Weg, auf den er beständig sein Augenmerk heften musste, gleichsam wie einen treuen Freund, der ihn leitete. Dies wurde ihm denn zuletzt eine dichterische Idee. Es wurde Bild, Vergleichung, woran er tausend Dinge kettete. Wie sich ein Wanderer an seinen Weg hält, so getreu wie der Weg dem Wanderer, so und so. Dies Ideenspiel verfolgte er im Gehen. Und das Einförmige der Gegend, bei der umgebenden Dunkelheit und des immerwährenden Fußaufhebens, verschwand ihm unmerklich und machte ihn nicht verdrießlich. Es war schon ganz dunkel, da er zu seinen Eltern kam, die sich freilich wunderten, dass er dicht vor ihnen vorbeigegangen, erst nach Bremen gereist und dann zu ihnen gekommen war. Demungeachtet aber nahmen ihn seine Eltern, wegen der vielen angenehmen Nachrichten, die sie von ihm erhalten hatten, diesmal mit Freuden auf. Und Reiser hatte nun so viel Stoff zu mystischen Unterredungen mit seinem Vater gesammelt, dass sie diesmal sich oft bis in die Nacht unterhielten. Reiser suchte nämlich alle die mystischen Ideen seines Vaters, die er aus den Schriften der Madame Guillon geschöpft hatte, von Alles und Eins, vom Vollenden in Eins und so weiter, metaphysisch zu erklären, welches ihm sehr leicht wurde, indem die Mystik und Metaphysik wirklich insofern zusammentreffen, als jene oft eben das vermittelst der Einbildungskraft zufälligerweise herausgebracht hat, was in dieser ein Werk der nachdenkenden Vernunft ist. Reisers Vater, der dies nie in seinem Sohne gesucht hatte, schien nun auch eine hohe Idee von ihm zu bekommen und ordentlich eine Art von Achtung gegen ihn zu hegen. Die Neigung zur Schwermut aber behielt auch hier beständig bei Reisern das Übergewicht. Er stand mit seiner Mutter an der Türe, da das Kind eines Nachbars begraben wurde und der Vater in tiefer Trauer mit hangendem Haar und nassem Auge folgte. »Wenn Sie mich nur auch erst so hintrügen«, sagte Reisers Mutter, die freilich im Leben nicht viel Freude gehabt hatte. Und Reiser, der sich doch noch viel Freude versprechen konnte, stimmte innerlich so herzlich in diesem Wunsch mit ein, als ob ihm das größte Herzeleid widerfahren wäre. Er nahm diesmal bei seiner Abreise von seiner Mutter und seinen Brüdern mit mehrerer Rührung wie gewöhnlich Abschied und wanderte zu Fuß wieder nach Hannover. Da er nun die vier Türme wieder erblickte, die er schon unter so mancherlei verschiedenen Verhältnissen wiedergesehen hatte, so wandelte ihn diesmal aufs Neue ein ängstliches Gefühl an, da er aus der weiten Welt nun wieder in diesen kleinen Umkreis aller seiner Verhältnisse und Verbindungen zurückkehren sollte. Das allzu Bekannte dort deuchte ihm so fade. Aber auf einmal erheiterte sich seine Seele wieder, da er ins Tor getreten war und gleich an einer Ecke einen Komödienzettel angeschlagen fand. Dies überraschte ihn auf die angenehmste Weise. Sein erster Gang war, wie vor 3 Jahren, nach dem Schlosse, wo das Theater war und wo der Hauptzettel mit dem Verzeichnis der Personen angeschlagen stand. Man spielte den Clavigo. Brockmann den Beaumarchais, Reinicke den Clavigo, die älteste Demoiselle Ackermann, die jüngere war damals schon gestorben, spielte die Maria, Schröder den Don Carlos, die Reinicken die Schwester der Maria, Schütz den Buenco und Böheim den Freund des Beaumarchais. So vortrefflich war die Rollenbesetzung in diesem Stück, bis auf die unbedeutendsten Nebenrollen. Reiser kannte alle diese vortrefflichen Schauspieler. War es wohl zu verwundern, dass seine Erwartung auf das Höchste gespannt wurde, aufs Neue die Vorstellung eines Stücks von ihnen zu sehen, das er zwar noch nicht gelesen hatte, wovon er aber wusste, dass es von dem Verfasser der Leiden des jungen Werthers war? Durch diesen zufälligen Umstand, vergesellschaftet mit der Rückerinnerung an die Abenteuer, die er auf seiner Reise gehabt hatte, bildete sich eine sonderbare romantische Idee in seinem Kopfe, die nun wieder auf einige Jahre seines künftigen Lebens einen sehr großen Einfluss hatte. Theater und Reisen wurden unvermerkt die beiden herrschenden Vorstellungen in seiner Einbildungskraft, woraus sich denn auch sein nachheriger Entschluss erklärt. Er versäumte nun wieder nicht leicht einen Abend die Komödie. Dadurch aber wurde sein Kopf wieder so voll von theatralischen Ideen, dass ihm seine eigentlichen Geschäfte des beständigen Lernens und Lehrens, denn er hatte fast den ganzen Tag mit Unterrichtsstunden besetzt, schon zuweilen nicht recht mehr zu schmecken anfingen, und er sich dann kein Bedenken machte, dann und wann eine der Stunden, wo er lehrte oder lernte, zu versäumen, indem er dann jedes Mal rechnete, dass es doch nur eine Stunde sei. Nun wurden damals die Zwillinge von Klinger zuerst aufs Theater gebracht und freilich mit aller möglichen Kunst dargestellt, indem Brockmann den Guelfo, Reinicke den alten Guelfo, die Reinicken die Mutter, die Ackermann die Camilla, Schröder den Grimaldi und Lamprecht den Bruder des Guelfo spielte. Dies schreckliche Stück machte eine außerordentliche Wirkung auf Reisern. Es griff gleichsam in alle seine Empfindungen ein. Guelfo glaubte sich von der Wiege an unterdrückt. Das glaubte er von sich auch. Ihm fielen dabei alle die Demütigungen und Kränkungen ein, denen er von seiner frühesten Kindheit an, fast so lange er denken konnte, beständig ausgesetzt worden war. Er vergaß den Fürstensohn und alle die Verhältnisse eines Fürstensohnes und fand nur sich in dem unterdrückten Guelfo wieder. Die bittere Lache, die Guelfo in der Verzweiflung über sich selbst aufschlug, griff in Reisers innerste Empfindungen ein. Er erinnerte sich dabei aller der fürchterlichen Augenblicke, wo er wirklich am Rande der Verzweiflung stand und eben eine solche Lache über sich aufschlug, indem er sein eigenes Wesen mit Verachtung und Abscheu betrachtete und oft mit schrecklicher Wonne in ein lautschallendes Hohngelächter ausbrach. Der Abscheu vor sich selber, den Guelfo empfand, indem er den Spiegel entzweischlägt, worin er sich nach der Mordtat erblickt, und dass er nun nichts wünscht, als zu schlafen, das alles schien Reisern so wahr, so aus seiner eigenen Seele, die beständig mit dergleichen schwarzen Fantasien schwanger ging, gehoben zu sein, dass er sich ganz in die Rolle des Guelfo hineindachte und eine Zeit lang mit allen seinen Gedanken und Empfindungen darin lebte. NDR Kultur